Der Goldschatz Winnetous interessierte mich erst in zweiter Linie. Doch dass die Handschrift meines toten Bruders zerrissen und zerstreut worden war, das war mir ein großer Verlust. Nach 4 Tagen vergeblichen Suchens, wobei jeder Stein umgewendet wurde, stand endgültig fest, dass der Goldschatz Winnetous nicht mehr oben auf dem Felsen lag. Er ruhte nun sicher vor jeder Beutegier im Schwarzen See. Pida bekam eine Begleitung von 10 Apachen mit und kehrte zu seinem Stamm zurück. Ich zog mit Tilata und den übrigen zum Pueblo am Rio Pecos, wo die Nachricht vom Tode Centers eine tiefe Befriedigung auslöste. Ich hatte den Apachen versprochen, sie nach meiner Rückkehr vom Schwarzen See in die Großventreberge zum Grab ihres großen Häuptlings zu führen. Die Jahreszeit war aber bereits zu weit vorgeschritten, als dass wir einen Ritt in die wildesten Teile des Gebirges hätten wagen dürfen, der uns mindestens 2 Monate in Anspruch genommen und tief in den Winter gebracht hätte. So blieb ich bis zum Frühjahr bei meinen roten Freunden. Dann aber brachen wir zum Metzerfluss auf. Fast 1 Monat brauchten wir für diesen Weg. Und ein glückliches Geschick ließ uns gerade zur rechten Zeit in der neuen Helldorf-Siedlung eintreffen. Wir konnten unseren Freunden in der Niederlassung helfen, den Angriff einer Anzahl Rothäute abzuwehren. Er galt aber weniger den Ansiedlern von Neu-Helldorf als vielmehr der Silberbüchse Winnetous. Um die berühmte Waffe als Siegestrophäe zu besitzen, scheuten die Indianer nicht einmal den Fluch des großen Geistes, der die Grabschänder mit der Ausstoßung aus der Gemeinschaft aller Rothäute bestrafte. Als eins der heiligsten Erinnerungsstücke an meinen toten Freund nahm ich mit Zustimmung aller Apachen die Silberbüchse an mich und später mit in die Heimat, wo sie einen Ehrenplatz in meiner Andenkensammlung einnehmen sollte. Nach einer würdigen Totenfeier am Grabe Winnetous kehrte ich mit den Apachen in ihr Dorf am Rio Pecos zurück, wo ich an der Wahl des neuen Häuptlings der Mescalero-Apachen teilnehmen musste. Als wir in das ausgedehnte Zeltlager rings um das Pueblo einritten, erwartete mich eine große Überraschung. Hallo, edler Sir, Freund Shatterhand. Da ist doch Sam Hawkins. Ist der aber alt geworden? Hallo, Sam Hawkins. Seid ihr es wirklich? Mein lieber alter Sam, eine Ewigkeit haben wir es nicht gesehen. So ist es, wenn ich mich nicht irre. Freue mich wie ein Kind, euch bei guter Gesundheit zu finden. Ja, freilich Winnetou ist nicht mehr bei uns. Als wir von seinem Tod erfuhren, machten wir uns gleich auf den Weg zu euch. Meinte, ihr könntet uns vielleicht jetzt nötig haben, mein lieber Sir. Ich danke euch. Lieber Sam, schätze, mit dem Wir habt ihr Parker und Stone gemeint. Stimmt, wenn ich mich nicht irre, werdet sie gleich zu Gesicht bekommen. Wir vermuteten euch also doch richtig hier bei den Apachen. Wäre ein böser Reinfall für den alten Sam gewesen, euch hier nicht anzutreffen. Wieso das? Ihr habt doch mit den beiden Greenhorns, Stone und Parker, um eine kostbare Perücke gewettet, dass ihr hier sein würdet und nirgend anders. Ja, stellt euch vor, ich hätte verloren und müsste nun auf meine alten Tage ohne meine Lockenpracht herumlaufen. Nicht auszudenken, lieber Sam. Aber nun kommt, die anderen sind schon abgestiegen. Ja, mein Guter. Ja.